1 Live Infos. Mit Tobias Jobke um 19 Uhr. Bundesregierung gibt okay für neue Waffendeals. HSV kassiert 0:6 Niederlage gegen die Bayern und das Wetter bleibt durchwachsen, aber sehr mild. Rüstungsexporte. Die Übergangsbundesregierung hat seit September Waffendeals für rund 2 Milliarden Euro genehmigt. Dabei wurden auch wieder Länder berücksichtigt, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, zum Beispiel Ägypten. Auch Katar und Pakistan sollen Rüstungsgüter aus Deutschland bekommen. Unklar ist, welche genau. Das Wirtschaftsministerium sagt, dass zum Beispiel Minenräumgeräte dabei sind und Ausrüstung für Friedensmissionen. Handelsstreit. Zwischen den USA und der EU ist keine schnelle Lösung in Sicht. Ein Gespräch ist heute ergebnislos auf nächste Woche vertagt worden. EU-Vertreter versuchen, die USA zu überzeugen, europäische Staaten von den Zöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die Sorge der EU ist, dass sie weniger von diesen Produkten an die USA verkauft. Deswegen denkt die EU im Gegenzug über Zölle auf US-Waren wie Jeans oder Erdnussbutter nach. Grippewelle. Experten sagen, dass das Schlimmste überstanden ist. Laut Robert-Koch-Institut gab es in dieser Woche zwar noch 4.000 neue Grippefälle in NRW, das waren aber ein Drittel weniger als in der Woche davor. Diese Ärztin aus Bielefeld sagt, dass trotzdem noch viele Praxen überlastet sind. Wir haben seit vielen Jahren nicht mehr so viele Patienten gesehen und also viele Jahre auch nicht so kranke Patienten, die wirklich mit hohem Fieber kommen, die lange krankgeschrieben werden müssen, und es sind wirklich, wirklich viele. Das Robert-Koch-Institut rechnet damit, dass die Grippewelle erst im April ganz vorbei ist. Es überwacht, wie sich Krankheiten in Deutschland ausbreiten. Fußball. In der Bundesliga wird die Luft für Abstiegskandidat Hamburg dünn. Der HSV hat in München eine 0:6 Niederlage kassiert. Bayerns Abwehrchef Mats Hummels fand die Leistung der Hamburger aber nicht so schlecht. Heute ist Hamburg ja auch draufgegangen. Die waren engagiert, aber wir haben es halt einfach dann gut gemacht mit ein paar sehr schön rausgespielten Toren. Und dann war natürlich schnell die Luft raus für den HSV. Auch Wolfsburg ist weiter abstiegsgefährdet durch ein 0:3 gegen Hoffenheim. Die anderen Ergebnisse: Hertha Freiburg 0:0 und Hannover Augsburg 1:3. In der zweiten Liga haben sich Bochum und Kiel 1:1 getrennt. Gerade läuft das NRW-Derby zwischen Leverkusen und Gladbach. Nach ungefähr einer halben Stunde steht's da noch 0:0. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht kann es stellenweise nass werden. Bis zum Morgen verzieht sich der Regen. Dazu mild mit 7 bis 10 Grad. Morgen schafft es die Sonne immer mal wieder durch die Wolken. Es sind aber auch Schauer dabei. Die Höchstwerte in Wuppertal und Erftstadt 14 Grad, in Herne und Iserlohn 15. Bad Oeynhausen kommt morgen sogar auf 16 Grad. Der Montag bringt Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen bleiben zweistellig. Stauschau. A1, Euskirchen Richtung Dortmund, zwischen Köln-Bocklemünd und Köln-Niel 6 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei, dauert ungefähr eine Stunde länger. A2, Dortmund Richtung Hannover, zwischen Dortmund-Lanstrop und Kamenberg-Kamen 4 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten auch da nur eine Spur frei und eine Dreiviertelstunde obendrauf. A43, Recklinghausen Richtung Wuppertal, zwischen Witten-Herbede und Sprockhövel ein Unfall, 3 Kilometer Stau, mehr als 20 Minuten. Die A61, Mönchengladbach Richtung Koblenz, die ist zwischen Kreuzkerpen und Türnich wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Es gibt eine Umleitung über die A4 und die A1. Und zum Schluss die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Miel und Rheinbach 5 Kilometer Stau. Ich bin Freddy Schürheck. Jetzt gibt's hier Camila Cabello mit Havana. Und Camila ist diese Woche mit Sicherheit ein paar Kilo schwerer geworden. Ja, dank einer großen Geburtstagsfresserei. Camila ist 21 geworden. So, und wie hat sie gefeiert? Genauso wie wir auch feiern würden. Eine Menge Ballons hatte sie in der Hand. Sie sitzt vor einer weißen Geburtstagstorte im schwarz-weißen Pyjama und hat ein Geburtstagskrönchen auf, während ihre Familie für sie singt. Das Ganze hat sie gepostet. Ja, Camila, auch von mir nochmal Happy Birthday an dieser Stelle. Und wenn du noch was von dieser geilen Torte übrig hast, ne, nehme ich gern. So als nachträgliches Geschenk für mich. Ich hatte ja schließlich auch Geburtstag. Hm. Letztes Jahr. Bye. campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn. Fresh out East Atlanta. Up on the pole like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shawty craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back. Für den Sektor. George Ezra. 1 Live. My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My mind. My mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Ride on. I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my heart. My boom, boom heart. It's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. Me. Na, Sektor, hat sich irgendeiner von euch für die Party heute Abend schon mit einem Star-Kosmetik-Produkt fertig gemacht? 1 Live. Gold. Ja, Leute, scheinbar denken sich gerade viele Promis, also kreativ arbeiten, Musik machen, Schauspielern, das ist alles anstrengend. Ich mach doch lieber in Make-up und Kosmetik. Irgendwer wird den Kram schon kaufen. Auch hier Sänger Pharrell Williams will jetzt scheinbar eine eigene Beauty-Linie rausbringen. Wann genau, das könnt ihr euch leider noch nicht mit Eyeliner in den Kalender schreiben, ist noch nicht raus. Aber er hat sich angeblich den Markennamen Pharrell Williams Girl gesichert. Laura Damm aus dem 1Live-Pop-Team, wieso ist das gerade mit der Kosmetik so ein Hype bei den Stars? Weil die Stars damit wirklich richtig fett Kohle machen. Also Victoria Beckham, Gisele Bündchen, Jennifer Aniston, die setzen wirklich alle auf Make-up und Kosmetik. Aber vor allem die Kardashians. Ja, die sehen ja mittlerweile auch im echten Leben aus, als würden sie morgens nicht nur Make-up, sondern auch noch so einen ganzen Instagram-Filter ins Gesicht auftragen. Natürlich, unnatürlich. Haben die eigentlich mittlerweile so ein Familienunternehmen, die Kardashians, wo sie alle zusammen Kosmetik machen? Oder hat jeder so seine einzelnen Produkte? Ja, es hat schon da auch jeder seine einzelnen. Also es gibt wirklich so von allen quasi alles. Und am erfolgreichsten sind da Kylie und Kim. Also die Produkte von Kim, die waren am ersten Tag wirklich schon nach 3 Stunden alle ausverkauft. Boah. Und alleine an diesem Tag soll ihre Firma fast 14,5 Millionen Dollar eingenommen haben. Boah, leck mich am Lippenstift, das ist wirklich viel. 14,5 Millionen, das ist wirklich Fettkohle machen. Genau, und die Kardashians, die werden aber dann auch nochmal sogar getoppt von Rihanna. Die hat ja auch seit letztem Jahr ihr eigenes Make-up. Und in einem Monat hat sie schon über 5-mal so viel verkauft wie Kylie Jenner, die auch mega erfolgreich ist. Ne? Yeah, yeah. Rihannas Unternehmen, das war auch nach ein paar Monaten schon über 72 Millionen Dollar wert. Aber auch sie wird nochmal übertroffen von Jessica Alba. Ja, die hat ja eine eigene Firma schon seit langem. Ganz genau, die Honest Company hat sie selbst gegründet, verkauft da so vor allem Cremes und so ein Kram. Und vor ein paar Jahren hat sie einen Umsatz von, Achtung, 1,7 Milliarden Dollar gemacht. Klingt jetzt erstmal mega viel, aber wir wissen jetzt ja noch gar nicht, wie teuer die Produkte sind. Also wenn die jetzt immer nur so 50 Pfennig oder so kosten, ist ja mega, mega viel. Wenn die aber natürlich 1000 Dollar kosten, dann ist es überteuert. Ja, also die sind eigentlich gar nicht jetzt so überteuert. Also ein Lippenstift von Jessica Alba kostet zum Beispiel 18 Dollar, einer von Kylie Jenner knapp 30. Ist jetzt noch okay, aber die verkaufen halt einfach unfassbar viel davon. Vor allem, weil sie halt einfach mega erfolgreich bei Social Media sind und da, ne, kann man natürlich selber am besten Werbung machen. Na klar, die Make-up-Mogule unter den Stars hatte Laura Damm aus dem 1Live Pop-Team für euch. Jetzt gibt's hier Sean Paul, We Will Be Burning. Ja, wir werden brennen. Das passiert, wenn man gegen den Sonnenbrand nicht die richtige Creme aufgetragen hat. Just give me the deeds and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Call the girls where we're poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Our girls, we're promoting and supporting. And them love how we're floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it from we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we're pimping as we riding. Y'all them a page, me want to raise me to me writing up tune and drive them crazy. But I'm on a two-born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, peak, y'all a cruise it, but refute it. Cause we are the girl them champion, got none of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, not just give me the light. And make we blaze it, the roof, we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, limping as we riding. Just give me the jeans and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls where we poking, got to smoking. Best thing for the recreation, forget the best girls in every nation. Some of our girls. as we promoting and supporting. And them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it. Sippin' Hennessy and we be bubbling, yo, bubbling, yo. Set to mind the teas, we gotta take it slow. Eins Live Gold. I come back to the places where we bound us. Between love and lust, and I could go. Nach sieben. Sektor, seit dieser Woche können wir wieder die Taschentücher für Sie rausholen. Jelle Hase ist wieder im Kino, ne? Chantal aus Fuck You Goethe. Chantal. Ja? Oh, leise. Ja. Ja, seit dieser Woche ist sie mit viel Machglas in den Sektorkinos zusammen mit Matthias Schweighöfer. Falls ihr euch jetzt gerade fragt, was ist bitte ein Vielmachglas? Ist das das Ding, wo kein Ohrhasen und zwei Ohrküken zusammen in der WG drin wohnen oder was? Matthias Schweighöfer hat es im Film nochmal selbst erklärt. Das Glas, das nimmst du immer mit, wenn du unterwegs bist. Und immer, wenn du dich was traust, wenn du über deinen Schatten springst, wenn du ein Abenteuer lebst, dann schreibst du es auf einen Zettel. Und diesen Zettel, den wirfst du dann in dein Vielmachglas. Richtig. So, und die Frau, die so wunderschön Vielmachglas aussprechen kann, ist eben Jella Haase. Diese Woche war sie im 1Live-Haus bei uns zu Gast. Und besonders schön fand ich, was das ihr erstmal nicht gehört habt. Vorm Interview mit Campbell und Kühler, unseren Moderationskollegen aus dem Nachmittag, off the record, ist was passiert, wo zum Glück jemand aus Versehen schon Record gedrückt hatte. Aber es ist jetzt nicht live, ne? Es wird aufgenommen. Das ist richtig. Das können wir schneiden. Aber sowas von. Und die Rülpser von der Kohlensäure können auch rausgeschnitten werden. Nee, die bleiben auf jeden Fall drin. Super sympathische Frau. Sie hat dann auch sehr geschwärmt natürlich von ihrem neuen Film. Und sie meinte, besonders cool fand sie, dass sie sich selbst so einbringen konnte in diesem Film. Ich muss sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich sehr überrascht, weil Florian, der Regisseur Florian Ross und Finn Ströx, der hat das Drehbuch geschrieben, mir wahnsinnig viel Freiheit gegeben haben, um Marleen echt so ein paar Eigenheiten mitzugeben. Und da dachte ich echt, boah, die haben mir vertraut. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Eigenarten, ja. Ob sie es geschafft hat, vielleicht Rülpser in diesen neuen Kinofilm reinzuschmuggeln, das seht ihr eben in den Sektorkinos. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow and know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked out alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Neu für den Sektor. Bessie. Eins live. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. Fucking happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. Den Sektor. Oh my, my, my. Ihr bekommt bei uns die neuesten Hits. I die every night with you. Jeden Tag, die ganze Woche. You say I'm sorry, but it's too late now. Jetzt packen wir noch einen ganzen Tag drauf. Hey, if you know what's good, it's good. Neu für den Sektorsonntag. Den ganzen Tag alles, was neu ist. Liebe über WhatsApp. Neu für den Sektorsonntag. Liebe über WhatsApp. Nur in 1 Live. 1 Live. Stauschau. Kurz vor halb acht ist es. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln-Nord und Köln-Niedel. 5 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei und es dauert mehr als eine Dreiviertelstunde länger. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Dortmund-Lanstorp und Kamenberg-Kamen. 3 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei und es dauert mehr als eine halbe Stunde länger. Und zum Schluss noch die A61 München-Gladbach Richtung Koblenz. Dies zwischen Kreuzkerpen und Türnich wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Eine Umleitung über die A4 und die A1 ist ausgeschildert. Eins live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Ihr könnt mir ja immer schreiben über 1live.de oder eine SMS an die 88001. Hier hat zum Beispiel Till geschrieben, hey Freddy, heute ist ja die 1live-Charts-Party in Lüdenscheid. Du kannst mir nicht zufällig einen Gästelistenplatz klar machen? Schönen Samstagabend noch. MFG Till aus Lüdenscheid. Pass mal auf, Till. Ich habe eben noch mal mit Head of Gästeliste gesprochen, namentlich Jan-Christian Zeller. Und tatsächlich könnt ihr ab 8 hier in 1 Live noch Gästeliste-Plätze gewinnen. Yeah. Und ihr wisst, was das bedeutet, oder? Party! What should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, that's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. Gonna be alright, dry those eyes. We'll be back in the morning.

Hier ist 1 Live Gold um 19.36 Uhr. Zeit für eine These. Olli von Years and Years. Is it desire? Genau der. Genau der ist der Inbegriff unserer Generation, Leute. Ungefähr so wie hässliche Buffalos und überteuerte Miss 60 Jeans. Warum? Naja, also er verehrt Britney Spears und Justin Timberlake wie die meisten unserer Generation und ja auch völlig zu Recht. Wir haben Olli diese Woche angerufen, weil Years and Years eine neue Single draußen haben und die klingt eben sehr nach 2000er Pop. Now I love that era of pop music, so ich liebe diese Pop-Ära einfach. Als ich damals Britney Spears Video von Slave for You gesehen habe, war ich so beeindruckt und irgendwie auch geschockt. Britney und Justin Timberlake haben mich auf jeden Fall total beeinflusst. Justin Timberlake and that all kind of was inspiration. Ja, und dass man den Einfluss auch mega hört bei der neuen Single. Ich meine, stimmlich sind ja beide, Olli und Justin Timberlake, einfach... So, und der Anfang von seinem neuen Song klingt eben auch vom Sound her wie das hier zum Beispiel. As long as I got my suit and tie. Hört selbst hier jetzt Years and Years. Eben mit dem Britney und Justin liebenden Olli. Sanctify, 9-1 Live. In the night you come to me, cause I'm the one who knows who you are. Confession saying lately life's been tearing you apart. Now I'll walk through the fire with you, cause I know how it can hurt being cut in two and afraid. So don't break. Have to be straight with me. I see what's underneath your mask. I'm a man like you. I breathe the richness of the dancer's dance. Oh, and there's fire in you, and you know it's gonna hurt being cut in two and afraid. So don't break. Freddy Schürheck. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another step. Another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude, and a lease on life is a peace of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get out my way. I'm running late, what can I say? I heard you die twice, once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present. My family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, woo, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to another morning, a morning. Won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I couldn't forget. I made it through the darkest part of the night, and now I see. In 1 live um 7:45. Damit ist es also jetzt mittlerweile kurz vor Ausgehen. Auch bei ihm hier wahrscheinlich. I wanna get it wilder, kinda now slows down. Das ist der Sänger James Bay mit seiner neuen Single Wild Love. Und im Video zum Song lernt James im Club ein heißes Mädel kennen. So, und feiern kann er nicht nur im Video, auch im echten Leben. Das hat er uns im 1 live Gold Party Check bewiesen. Auch wenn Samstagabend Party bei ihm erstmal bedeutet, zu Hause bleiben. Give it a couple hours. Let immer erstmal ein paar Stunden abwarten, bis die Stimmung schon gut ist. Wenn es um 8 losgeht, geh um 10 hin. Wenn es um 9 losgeht, geh um 11 hin. I'd say that. Ja, und sogar was Drinks angeht, gibt es Regeln bei James. Allerdings hält er sich jetzt nicht unbedingt immer dran und das hat dann am nächsten Tag böse Folgen. I'll tell you what. Von Tequila kriegt man angeblich nicht so einen schlimmen Kater. Deshalb trinke ich immer Margaritas. Aber letztens hatte ich zu den Margaritas noch mega viel Bier. Und danach hatte ich den Kater meines Lebens. Also nur Margaritas trinken. That's a different game. Ja, und wo trinkt er dann am liebsten? Im fetten Club oder bei einer Hausparty? Ich mag Hauspartys lieber. Letztens war ich in so einem richtig fancy Club in London. Alle sahen unglaublich schick aus. Das war schon irgendwie cool. Aber Hauspartys sind einfach relaxter. Egal, ob da nur ein paar Leute sind oder so viele, dass du dich kaum bewegen kannst. Hier ist jetzt der Tequila-trinkende Partyboy in 1 live mit Wild Love, neue Single von James Bay. Zugegeben, die klingt jetzt noch nicht so nach Party. Aber wie gesagt, 7:45, ich meine, er hat ja gesagt, ne, erst zwei Stunden später auf die Party, so um 10 oder so, und dann geht's ab. Don't know what to say to you now. Standing right in front of you. Don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. We've got to let go. I wanna get it wild. color, the kind that now slows down. I wanna take you higher. Little heart's been the only sound. I wanna go where the lights burn low when you're only mine. I wanna give you wild. Tried to call you to feel you close from the runway in Tokyo. Let's leave the atmosphere disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wild love, but kinda now slows down. I wanna take you higher, where the heart's beating your only sound. I wanna go where the lights burn up. Last a while, we should make it last a while.